Bitch, ich tu dieser Mac sein. Versteckst du bei mir einen Crackstein? Trete ich auf deinen Head ein? Ziehe danach meine Tag 9. Und du sagst dann verzweifelt zu meiner Tag 9. Aber sie antwortet nur mit Brett, Brett, Brett, Slime. U-Town, Deutschland's Dirty South. Du siehst ziemlich nerdy aus. Denn du bist ein Schreberlauch. Tick Crack, weil ich das Paper brauch. Mein Mütter von den Hatern auch. Koch das in meinem Trap House. Homie, du siehst schlecht aus. Was Bricks flippen und trappen? Du bist eine Schwuchtel. In meiner Hood sind so viele Banana-Clips. Es sieht aus, als wärst du im Dschungel. Du hörst meine Banger-Parts an und findest sie nice. Doch ich schlitz deine Mutter auf mit dem Utility-Knife. Ich raub ne Tanke aus in der Nacht um 3 Uhr und zahle nicht mit Geld, denn ich zahle mit Blei nur. Ich bin ein junger G, man kennt mich auch als Young Hitter. Deine Crew ist ganz sicher unbeliebter als Hitler. Meine Gang und ich essen ein.